Im Lande des Bernsteins. Euripides sagt, im Lande des Bernsteins feiert der König der Götter seine Vermählung. Und wer ist der Vermählte? Poseidon, von Posis Esposo, Gemahl, Sohn der Gäa und des Uranus. Wir sahen, dass der nordisch-hyperboreische Name Njörd ist, der aus den Wassern errettete. Als der Sohn Gäas ist er bedeutsam, denn sie gebar ihren eigenen Gemahl. So wird sie ihren Sohn gelehrt haben, wie man ohne physisches Eingreifen innerlich gebärt. Auf diese Weise werden die Vermählungen, die im Land des Bernsteins gefeiert werden, die magischen des Amor, die alten Vermählungen von Hyperborea sein, die die tantrischen Hindus Gandharva nannten, den Hirus Gamos. Wo werden diese Vermählungen gefeiert, nachdem der alte Altar von Hochhöhe von Paradesha in der Katastrophe der Welten unterlag? Auf einem überlebenden Felsen, den ich besucht habe. Die kleine Insel Helgoland, die die englischen Flieger jüdischen Befehlen gehorchend über Jahre hinweg, sogar noch nach Kriegsende, bombardierten. Sie gedachten, mit Sprengstoff den Gott der Friesen zu vernichten, den hyperboreisch Vermählten. Friese heißt Frison, freier Sohn, in Wahrheit Sohn der Gäa und des Poseidon, der sich befreite, als er sich nach innen mit sich selbst vermählte. Der Gott der Friesen war Phosite, der Sohn Baldurs, ein Asengott laut der Edda. Der ursprüngliche Name Helgolands war Fostland, Phositeland. Durch den Kult Phosites war es immer heiliges Land. Homer bezieht sich darauf als die Insel der Phaesianer, Phoesia in der Ilias. Im 7. Jahrhundert versuchte Bonifatius, derselbe, der den heiligen Eichenhain der Germanen zerstörte, die Friesen mit Gewalt zu bekehren. Jedoch hat es ein Jahrhundert gedauert, die Insel zu christianisieren. Im Mittelalter erscheint dann der Name Heligoland, abgeleitet von heiliges Land, Terra Sanctia, von Heil, Rettung, magischer Gruß der Minnesänger, der Söhne von Vövre, der Ich-Solde, der Isolde, der Ich-Salde. Mysteriöser Ausdruck, der mit der Versicherung des Ich ein Übergang zum Selbst zu tun hat, zur individualisierten Monade mit dem Gesicht Vövres, der Walküre, erreicht durch die Vermählung der Einweihung von Amor. Die Personalität ohne das absolute Ich, die hyperboreische Wiederauferstehung und die Unsterblichkeit. Wir sahen, dass der esoterische Hitlerismus den Ausdruck Heil, Sieg, Heil zusammen mit dem Hakenkreuz der Wiederkehr für sich beansprucht hat. In alten Zeiten ist von dem Kult des Gottes Phosite der Kult seiner weiblichen Gegenspielerin, die Göttin Phoseta, abgeleitet worden. Tacitus erzählt uns, dass es auf der Insel Helgoland Tempel gegeben hat, die der magischen Hochzeit gewidmet waren. Mit der Bekehrung der Friesen auf der Insel durch den von Rom gesandten Bischof Luitger taucht die mysteriöse heilige Ursula als Schutzpatronin von Helgoland auf. Niemand weiß woher. Es ist eine Persönlichkeit der mystischen heiligen Legenden, die Phoseta ablöst und uns ein großes Geheimnis enthüllt, denn Ursula kommt von Ursus, dem Bären, ein Tier des arktischen Pols, des Pols der Bären, Arctos, Arctus, Arthur, Namen, die sich auf den Bären beziehen und folglich auf den Nordpol, auf Hyperborea, Ursprung der magischen Hochzeiten, der Vereinigung von El und Ella, von El, Ella und Ella, El. Diesen Kult haben die Priesterinnen des Amor bewahrt. Die irländische Sage und die Sage des König Arthur, und des Gral werden sich später dieses Mysteriums und der polaren arischen Einweihung annehmen, wie auch der hyperboreischen Krieger Wotans. Der Name Ar-Ur-Os, Arthur, ist runisch und wiederholt von neuem das bereits erklärte Mysterium von Os-Ür-Is. Auch das des Wanderers, des hyperboreischen Pilgers, Ar-Bar-Is, Avris, in meinem Buch Nos. Pol mit Bär, Dies erinnert uns daran, dass es an diesem Pol im Norden, im Hyperborea, ist, wo die Säule der Götter Vanen und Asen sich aufrichtet und den anderen Himmel zu stützen, in Konstellation tretend mit dem kleinen Bären Ursa Minor, die den polaren Fixstern mit einbezieht. Dort drang das Ende der Säule Ür, das Feuer des Er, der Vril, ein, die das Verschwinden jenes Himmels verhinderte, bis der Vril verloren ging und das Feuer erlosch. Die Krieger des Heiligen Orden von Wotan gingen nach Helgoland, um dort ihre magischen Hochzeiten im Tempel der Fuseta zu vollziehen. Sie vermählten sich mit ihren Walküren in der Ehe Gandharva. Auch ich gelangte dorthin, wo ich die Insel verwüstet, Terregaste ohne Seele vorfand, genau wie Otto Rahn Island sah, die angenommene Heimat der Edda. Die Seele vertrocknete, die Landschaft erstarb mit der Abreise des Führers und dem neuen Ragnarök oder Götterdämmerung der Sonnenmenschen. Es war nicht notwendig, dass die Juden Engländer den Felsen bombardieren. Sie bombardierten einen Leichnam. Der heilige Ort der magischen Hochzeiten, der Ehrensitz des Gral, hat sich zum anderen Pol, zu einem Berg in den Anden begeben, zur geheimen Zufluchtsstätte der Stadt der Cäsaren. Dort wird nun der esoterische Hitlerismus wieder auferstehen, dort wird der Gral bewahrt.